Erst in dem Moment, wo wir uns identifizieren, geht es nicht mehr nur um eine Geschichte, sondern es geht um einen Teil von uns in dieser Geschichte. Es ist ein bisschen wie beim Fußballschauen. Solange man sich nicht für eine Mannschaft entscheidet, gibt es nichts zu verlieren. Man muss für eine Seite sein, weil uns erst dann ihr mögliches Scheitern ängstigen oder ihr Sieg erheben kann. Sobald wir uns identifizieren, sind wir es, die scheitern würden, falls unsere Mannschaft verliert. Und wir sind es, die gewinnen, wenn der Held, in dessen Glanz wir uns spiegeln wollen, Erfolg hat. Wenn die Figuren für uns Hindernisse überwinden, Probleme lösen, Triumphe und Niederlagen erleben, tun sie dies so gesehen an unserer Stelle. Entweder der Leser muss warm werden wie der Held oder der Held wie der Leser erkalten, schrieb schon Friedrich Schiller. Neben der Identifikation braucht Transportation eine gewisse Sinnhaftigkeit, um zu verdeutlichen, wie sehr Kontexte und Rückbezüge auf unser eigenes Wissen die Empfänglichkeit für Informationen prägen, hat Haven einen aufschlussreichen Test angefertigt, den wir hier mit Ihnen durchführen wollen. Dazu folgen gleich 22 Buchstaben und Sie haben 10 Sekunden Zeit, sich diese zu merken. C, D-U-Z, D-F-D, D-R-G, M, X-A-D, A-C-I, C, E-R, A-F. Das ist nicht unmöglich, aber schon eine Herausforderung, oder? Höchstwahrscheinlich sind diese kontextlosen Buchstaben in dieser Aneinanderreihung für Sie so bedeutungslos, dass Sie sich nicht in Ihrem neuronalen Storynetz verfangen. Sie ergeben einfach keinen Sinn und ohne Sinn interessiert sich Ihr Gehirn nicht wirklich für Sie. Sobald wir jedoch die Abstände zwischen diesen Buchstaben verändern, dürfte es Ihnen deutlich leichter fallen, sie sich zu merken. Also aufgepasst, es folgen genau dieselben Buchstaben.